Abdullah Yamin Abdul Qayyum, Präsident der Republik Malediven, richtete jüngst ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Im Namen der Regierung, des Volkes und des Präsidenten von Malediven beglückwünschte er zum Nationalfeiertag der TVJK den Genossen Kim Jong-un und das Volk der TVJK auf das Herzlichste. Er wünschte dem Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen beste Gesundheit und dem Volk der TVJK weitere Entwicklung und Gedeihen.